Kapitel 7. Das wunderbare Heidelberger Schloss. Carla Kühn führt Elisabeth durch das Schloss, auch zum Fass mit dem Zwerg Perkeo. Hier trinkt man viel Wein, meint Elisabeth. Auch die Studenten und Professoren? Nein, nicht alle. Ich trinke keinen Alkohol. Ich mache viel Sport, vor allem Karate. Carla, sag mal, das Schloss ist doch sehr romantisch, hat aber auch dunkle Ecken. Da kann auch etwas passieren. Was denn? Fragt Carla scharf. Na, zum Beispiel diese Sache mit diesem Dr. Möller. Das war doch ein bisschen komisch. Wieso weißt du davon? Das war ein Unfall. Er hatte vielleicht zu viel Wein in sich, sagt Carla schnell. Und wo ist das passiert? Fragt Elisabeth. Komm mit, ich zeige es dir. Das war auf der Scheffelterrasse. Da hat man auch einen schönen Blick. Und Carla führt sie zur Terrasse. Genau zum Tatort. Das war hier? Da ist er hinuntergefallen? Fragt Elisabeth neugierig. Ja, genau hier. Carla zeigt ihr die Stelle. Woher weiß sie das so genau? Fragt sich Elisabeth. Beide sehen einen wunderbaren Sonnenuntergang, das Heidelberger Schloss und unten die Stadt. Aber Elisabeth hat kein Auge dafür. Sie schaut immer nur in die Tiefe. Carla wird langsam nervös. Sag mal, Lisa, warum redest du dauernd über diesen Möller? Warum interessiert er dich so? Nur so? Die Leute reden immer noch über ihn. Du hast doch diesen Möller auch gekannt. Wer sagt das? Woher weißt du so viel? Carla wird misstrauisch. Was soll das? Bist du von der Polizei? Was? So was Dummes. Elisabeth muss lügen. Dann sagt sie etwas, halb im Spaß, halb im Ernst. Carla, du, ich glaube, der Geist von Andreas ist noch hier. Beide schweigen einen Moment. Dann schreit Carla, Andreas! Immer nur Andreas! Hört das nicht mal auf? Weißt du eigentlich, wie das war? Erzähle es mir doch. Elisabeth geht etwas zurück. Carla kommt ihr näher. Wieso denn? Jetzt wird die Sache heiß, fühlt Elisabeth und fragt, Carla, was war mit dir und Andreas Möller? Was meinst du damit? Nichts war, gar nichts! Elisabeth lässt nicht locker. Professor Eisenbart hat dich mit ihm gesehen, auch seine Schwester, Emma Burdensky. Ach, diese dummen Leute, die finden immer etwas, wenn sie wollen. Wart ihr ein Paar oder wart ihr nur Freunde? Na und? Das ist doch meine Privatsache. Das geht niemand was an. Dich auch nicht. Carla wird laut. Aber Elisabeth fragt immer weiter. Carla, das hier ist doch ein sehr romantischer Ort. Warst du nicht mit Andreas hier? Doch, sagt sie leise. Er war ja auch ein sehr netter Mann. Und er hat dir geholfen, oder? Carla antwortet sehr unfreundlich. Na gut, er hat mir geholfen bei meiner Examensarbeit. Elisabeth korrigiert sie. Du meinst, er hat deine Examensarbeit geschrieben, oder? Lisa, du verstehst nichts. Lass diese Fragen,